Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, und herzlich willkommen zu Teil 3 von Ich möchte gerne heiraten, aber ich weiß nicht wie. Nachdem du dich nun selbst bestimmt hast und deine Liste gemacht hast über keine Kompromisse und Kompromisse und deinen Steckbrief ausgefüllt hast, gehst du nun auf den Weg. Du machst dich auf den Weg zur Heirat. Wo fragst du als erstes nach? An erster Stelle sollte man die Eltern fragen. Man sollte die Eltern natürlich darüber auch benachrichtigen, dass man gerne heiraten möchte. Und man zeigte ihnen schon, dass man etwas gemacht hat. Das zeigt, dass du wirklich etwas machen möchtest und nicht nur einfach etwas aus der Lust raus jetzt oder weil du das irgendwie so eine Phase, Modus, das gibt es auch. Kommt mal so eine Zeit, immer wieder so eine Welle, da wollen alle heiraten, obwohl sie noch gar nicht dafür bereit sind. Und da zeigst du denen, guck mal, ich habe einen Steckbrief erstellt, das sind meine Vorstellungen, das sind meine Wünsche, das würde ich gerne haben, das würde ich gerne nicht haben. Das sind auch natürlich Sachen, die man aufschreiben sollte, Sachen, die man auf gar keinen Fall haben möchte, die auf jeden Fall nicht vorhanden sein sollten. Und geht damit zu den Eltern, sagt, guck mal, ich möchte heiraten, wenn man natürlich ein gutes Verhältnis hat. Und normalerweise, die Eltern unterstützen einen, die Mutter fragt bei den Frauen, der Vater fragt schaut in den Moschee oder schaut, wen er kennt von der Familie her und besprechen sich dann mit dir. Die zweite Möglichkeit ist, dass man Verwandte, Bekannte fragt, zum Beispiel Tanten, die lieben so etwas, dass man zu den Tanten geht. Tante, ich möchte gerne heiraten, oder Onkel, ich möchte gerne heiraten, kennst du jemanden? So, wenn du jetzt mit den Eltern das nicht klappt oder wenn du dich schämst oder kein gutes Verhältnis dazu hast, zu denen hast, dann nimmst du die näheren Verwandten. Und die machen sich auf den Weg und die suchen für dich und die schauen für dich. Eine weitere Position oder Möglichkeit ist, dass du natürlich deine Freunde und Bekannte fragst. Deine engen Freunde, nach denen fragst, kennt ihr jemanden, habt ihr jemanden? Was man noch fragen kann, oder wen man noch fragen kann, ist der Imam der Moschee. Das ist auch sehr wichtig. Meistens weiß der Imam der Moschee, und das unterschätzt man, sehr viel über die Leute Bescheid, die heiraten möchten oder nicht. Ja, man geht zum Imam der Moschee, sagt, Imam, ich möchte gern heiraten. Kennst du jemanden, hast du jemanden? Wenn er jemanden kennt, kann er auf jeden Fall die Leute fragen und es wird sich sehr schnell was ergeben. Ihr seht, da entwickelt sich schon ein großes Umfeld. Und man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten eigentlich damit. Was man natürlich als nächstes auch machen kann, Leute, die verheiratet sind, die man nicht kennt, fragen. Geschwister, Brüder und Schwestern, die verheiratet sind. Und dazu fragt man einfach Leute, hey, kennst du jemanden, wer ist alles verheiratet? Und dann spricht sich das langsam so rum. Der und der möchte gern heiraten. Und dann gehst du zu dieser Person und sagst, guck mal, hier ist mein Steckbrief, wenn du jemanden hast, bitte melde dich bei mir. Und das geht dann so rum. Was du aber nicht machen solltest, meine lieben Geschwister, definitiv nicht auf diesen Webseiten, auf diesen nicht halal, ich nenne sie extra mal sanft, nicht halal Webseiten, dich anmelden, ein Bild von dir reinmachen und dann anfangen mit den Leuten zu chatten. All diese Sachen sind nicht erlaubt. Und wenn du schon eine gesegnete Sache eigentlich haben möchtest, oder eine Ehe, mit sündhaften Sachen anfängst, wie soll dann deine Ehe später werden? Deswegen denk daran, melde dich nicht auf diesen Seiten an. Lerne nicht deinen zukünftigen Ehepartner auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram kennen. Aber natürlich kannst du Steckbriefe auf Freunde, die du auf Facebook hast, oder Freunde, die du auf Instagram hast, die du sonst nicht rankommst, schicken, oder per WhatsApp, Telegram, was es halt gibt, kannst du dir einen Steckbrief schicken, dann kannst du für mich umhören. Aber nicht, dass du gehst auf diese Seiten und suchst eine Frau, suchst einen Mann, sagst, ha, ich möchte heiraten, und dann chattet ihr miteinander, lernt euch kennen. Das ist nicht erlaubt und das ist keine gute Sache, subhanallah. Und dann stell dir vor, wenn diese Person das mit dir macht, dann macht er das wahrscheinlich auch mit allen anderen. Willst du so eine Person, muss man sich wiederum auch natürlich fragen. Ja, wir Muslime wollen nicht so eine Person und es ist uns auch nicht gestattet, dass wir Kontakt haben zwischen Mann und Frau, der nicht halal ist. Ihr solltet auch nicht Leute fragen, die nicht verheiratet sind. Die können meistens mit dieser Sache nicht anfangen. Sie können euch höchstens helfen, andere Leute zu finden, die euch helfen können. Und ihr solltet auch nicht Leute fragen, die dafür bekannt sind, dass sie keine guten Menschen sind. Ja, oder dass ihre Ehe Allahu musta'an. Deswegen achtet auf diese Punkte. Normalerweise, wenn man das so macht, mit diesen ganzen Punkten, findet man was. Man findet definitiv was. Und man kann sagen, vielleicht gehen wir hin und sagen, als letzten Step könnte man vielleicht Prediger fragen, wenn man jetzt gar keinen kennt, man hat niemanden, man hat keine Familie, also man ist wirklich nur eine einzige Person, was eigentlich sehr, sehr selten ist. Sowas könnte man hingehen, Videos oder bei den Predigern, die Videos machen, die Audios machen, die Durus machen, bei den Tullab al-Ilm nachfragen und die schreiben, guck mal, ich möchte gerne heiraten, ich habe hier niemanden, kannst du mir helfen? Und vielleicht können die auch euch da helfen. Aber wie gesagt, meistens diese vorderen Phasen, dass man die Eltern fragt, Bekannte, Freunde in der Moschee, das klappt meistens sehr, sehr gut, Alhamdulillah. Und das ist auch der sichere Weg. Und da, so funktioniert das, inshallah ta'ala, am besten. Und Alhamdulillah, nachdem du das gemacht hast und es hat geklappt, du hast tatsächlich einen Partner gefunden oder einen zukünftigen, einen Kandidaten gefunden, dann werden wir inshallah ta'ala das erläutern, wie wir dann vorangehen, was wir dann machen im nächsten Video. Deswegen abonniere diesen Kanal, verteile dieses Video. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bis zum nächsten Mal, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.